schönste Konstanze. Das ist der erlauchte Perückenspender, wenn der nur nicht blauscht. Beinahe wäre mir nicht mehr das Glück zuteil geworden, diese reizende Hand an meine Lippen zu drücken. Diese Herablassung, ein Marquis und küsst ihr die Hand einer antichambrischen Person, na, das ist viel. Es ist schon so spät, dass ich glaubte, Sie würden heute gar nicht kommen. Sie können denken, das nur ein außerordentlicher Zufall. Was ist das? Das Tuch hier, da nimmt nichts. Wie das Tuch ergreifen und abstauben, die Möbel und nicht ins Gesicht schauen lassen. Ah, ein neuer Jäger aufgenommen? Seit heute. Ein Mensch, der viele Anlagen besitzt. Wie können Sie die Anlagen eines Jägers beurteilen? Hat er was getroffen? Und überhaupt, wozu ein Jäger im Hause einer Dame? Na, Sie sehen, dass er sehr fleißig ist und sich zu allem gebrauchen lässt. Ja, ja, das sehe ich. Mein Gesicht zeige ich ihm um keinen Preis. Sie vergessen aber ganz, mir den Vorfall zu erzählen. Ja, es war mehr ein Unfall, der mit einem genickbrechenden Wasserfall geendet hätte, wenn nicht der Zufall einem Menschen gerade in dem Augenblicke, wo das abscheuliche Tier, mein feuriger Fuchs... Was? Jetzt habe ich geglaubt, er nennt mich beim Namen. Fuchs? Ich glaubte, Sie haben noch den hässlichen Rotschimmel. Wieder ein heimliches Kompliment. Ich habe ihn umgetauscht, weil sein Anblick Ihnen so zuwider war. Dieser Mensch, also, mein Retter, mein Retter. Ich irre mich nicht, der ist... Ich bitte euer Gnaden, Herr Marquis, nehmen mich für einen anderen. Wozu das leugnen, edler Mann? Sie sind's, die Gestalt, die Stimme, die Farbe der Haare. Ue, jetzt kommt er schon über die Haare. Gewiss, wer diese Haare einmal gesehen, der wird sie nicht vergessen. Wirklich bewundernswert, diese Locken. Oh, ich bin zu gütig. Der Herr Marquis bedankt sich anstatt meiner für das Kompliment. Meiner Bescheidenheit bleibt also nichts mehr übrig. Sie verstehen das. Ist Ihnen je so ein Glanz, so eine Krause? Wollt ihr es ja nicht anrühren? Ich bin da so heikel. Sie scheinen übrigens besonderes Interesse an dem neuen Domestiken zu nehmen. No, es ist so eine Art von Kameradschaft, die... Die meines Erachtens zwischen dem Jäger und der Kammerfrau nicht existiert. Herr Marquis, ich danke für die Aufklärung. Was schicklich ist oder nicht, weiß ich schon selbst zu beurteilen. Oje, ich habe Sie beleidigt. Verzeihen Sie, schönste Konstanze, verzeihen Sie. Ich wollte nur... Sie wollten die blonde à l'enfant-Perücke der gnädigen Frau frisieren. Im Kabinett dort, im großen Wandschrank werden Sie sie finden. Gehen Sie an Ihr Geschäft. Was ist das? Das ist ja Friseur. Ich glaube, Sie sind ein Marquis, eine Mischung von Baron, Herzog und Großer des Reichs. Ich heiße nur Marquis und bin Perruquier. Ja, das ist ein anderes Korn. Jetzt füllt sich die Kluft des Respekts mit Friseurkasteln aus und wir können ungeniert Freundschaft schließen miteinander. Hier, meine Hand. Und hier, die meinige. Ich bin Ihnen Dank schuldig. Sie mir. Und es wird sehr gut für Sie sein, wenn wir Freunde bleiben. Auf Leben und Tod. Monsieur Titus soll von meinem Verhältnis zu Marquis noch nichts erfahren. Und des Friseurs eifersüchtiges Benehmen könnte leicht. Das Beste ist, ich entferne mich. Meine Herren, wichtige Geschäfte, ich lasse die beiden Freunde allein. Adieu, reizende Kameralistin. Mein Herr, was sollen diese Galanterien? Ich sage Ihnen jetzt geradezu, ich verbitte mir das. Madame Constanze ist meine Braut. Und wehe Ihnen, wenn Sie es wagen. Was? Sie drohen mir? Ja, mein Herr, ich warne Sie wenigstens. Vergessen Sie ja nicht, dass Ihr Schicksal am Haare hängt. Und dass Sie so undankbar sein können, das Perückenverhältnis zu verraten. Und dass ich so klug sein könnte, mich auf diese Weise eines Nebenbuhlers zu entledigen. Was? So spricht der Mann. Der Mann zu dem Mann, ohne den dieser Mann ein Mann des Todes wäre? Ohne welchen Mann diesen Mann jetzt die Karpfen fresserten? Ich bin Ihnen zu großem Dank, aber keineswegs zur Abtretung meiner Braut verpflichtet. Wer sagt denn, dass sie abgetreten werden soll? Ich buhle ja nicht um die Liebe, nur um die Protektion der Kammerfrau. Das ist was anderes. Jetzt sprechen Sie vernünftig. Auf diese Weise können Sie auf meine Dankbarkeit und vor allem auf Bewahrung des Haargeheimnisses zählen. Hüten Sie sich aber, mir Anlass zum Missvergnügen zu geben, denn sonst denken Sie nur, Ihr Kopf ist in meiner Gewalt. Adieu, mein Lieber. Adieu. Verfluchte Geschichte. Heute kommt viel über meinen Kopf, wenn ich nur nicht auch so viel drin hätte. Aber der Tokai hat uns, und dass das die Madame Kammerfrau dem Friseur seine Jungfer Braut ist, dann geht mir auch im Kopf herum. Es wäre eigentlich Herzenssache, aber so ein Herz ist steigert und indiskret zugleich. Wie es ein bisschen einen kritischen Fall hat, so schickt sie ihn gleich den Kopf über den Hals, wenn es auch sieht, dass der Kopf ohne dies den Kopf voll hat. Bin ordentlich matt. Na, halb Stündel. Geht schon noch da an, bis die gnädige Frau kommt. Da könnte ich mich ja in dem Lehnstuhl da wenig ausduseln. Denn nicht schlafen, bloß ausduseln. Sehr wenig ausduseln.